Ein Geheimdienst. Im Winter dieses fürchterlichen Jahres veränderte Petrosinos Leben sich erneut. Am 30. November 1908 brachte Adelina ein 5,4 Kilogramm schweres Mädchen zur Welt. Der überglückliche Vater ließ das Kind in der Kathedrale St. Patrick's auf den Namen Adelina Bianca Giuseppina Petrosino taufen. Eine Frau berichtete, wie der frischgebackene Vater auf einer Party die Gäste überschwänglich zum Kuchenessen animierte. Er war so glücklich und strahlte ununterbrochen, erinnerte sie sich. Die erfüllenden Monate, die folgten, waren etwas vollkommen Neues für Petrosino. Er fand Geschmack an Familienleben und Vaterfreuden, schrieb sein italienischer Biograf. Nun ging er nicht mehr nach dem Abendessen ins Büro, um sich eines neuen Falls anzunehmen oder Polizeimeldungen aus Chicago zu studieren. Stattdessen eilte er nach Feierabend nach Hause, um mit dem Kind zu spielen. Seine Liebe zur Musik vertiefte sich. Musiker kamen nach ihren Auftritten zu Besuch und gaben in seiner Wohnung Arien zum Besten, bemüht, die kleine Adelina nicht zu wecken. Durch die drei Fenster drangen die Klänge seiner Lieblingsopern hinab zu den Passanten auf die Lafayette Street, manchmal bis in die frühen Morgenstunden. Auch dem Wein wurde dabei bestimmt zugesprochen. Die Stimmung in 300 Mulberry war weniger ausgelassen. Commissioner Bingham war geholt worden, um dem Verbrechen Einhalt zu gebieten, besonders dem der Black Hand, doch das war bisher misslungen. Sein weiteres Vorgehen plante er nun ohne Petrosino. Seit einigen Monaten, in denen die Schlagzeilen immer düsterer und schriller geworden waren, ging er mit einer Idee schwanger, die den Bund ein für allemal zur Strecke bringen sollte. Ein privater Trupp Detectives, ihm allein zur Rechenschaft verpflichtet und für die Öffentlichkeit unsichtbar. Sein persönlicher Geheimdienst, die erste Einheit dieser Art in Amerika. Der General stellte den Plan der Presse vor. »Sie wollen wissen, was ich vorhabe?« blaffte er einen Reporter der Sun an. »Bloß das. Ich will einen Trupp aus 6 bis 10 richtigen Detectives vom Secret Service. Bei den paar Verbrechen der Black Hand, die wir nicht ganz verhindern könnten, hätten wir im Handumdrehen Festnahmen und Verurteilungen.« Eigentlich war ihm schleierhaft, weshalb er solche Macht nicht längst erhalten hatte. »Ich habe keinen Schimmer, was die New Yorker Italiener und alle anderen sich dabei denken, diese Bombenlegerei und diese Überfälle geschehen zu lassen, statt dem Commissioner die grundvernünftigen und preiswerten Mittel zur Verfügung zu stellen, um die er sie bittet.«